Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. In Berlin diskutierte in dieser Woche ein kleiner, aber kompetenter Kreis aus Forschung, Industrie und Politik mal wieder über die unendliche Geschichte einer sicheren Authentifizierung zwischen Mensch und Maschine. Die ebenso unendliche Geschichte der Gesundheitskarte und die kaum genutzten Funktionen des einst neuen Personalausweises waren darüber hinaus Thema der Konferenz Omni Secure in Berlin. Diese Tagung hieß einmal Omnicard und der Namenswechsel ist auch der Tatsache geschuldet, dass von ursprünglich 2 Dutzend europäischen Chipkartenherstellern heute nur noch 3 existieren. Geblieben sind aber die Themen Sicherheit, Schutz vor unerwünschten Angriffen und Datenlecks sowie das ungelöste Dilemma zwischen notwendiger staatlicher Kontrolle und Datenschutz. Wolfgang Nölke berichtet. Die Leiterin des Fraunhofer Instituts für angewandte und integrierte Sicherheit, Professor Dr. Claudia Eckert, nennt den Grund, warum die anspruchsvollste digitale Authentifizierung, nämlich die des sogenannten neuen Personalausweises, bis heute kaum genutzt wird. Einfach zu kompliziert. Hochsicher, aber zu kompliziert. Und deshalb soll auch der inzwischen alt gewordene neue Personalausweis dem Trend der meisten Chipkarten folgen, nämlich ohne Zwischenschaltung von Lesegeräten. Wirklich eine Verbesserung herbeizuführen, dass man mit sogenannten abgeleiteten Identitäten, mit dem Smartphone auch sich identifizieren kann, mit einer vertrauenswürdigen, sicheren Basis, die in einem Personalausweis wurzelt, aber versucht mit Technologieerweiterung das besser und nutzbarer für den Bürger zu machen. Doch es sei eine extreme Herausforderung, auf Smartphones mit sehr unterschiedlicher und unbekannter Hard- und Software dieselbe Sicherheit zu gewährleisten wie auf einer standardisierten Chipkarte. Einfacher zu handeln wäre da eine offene Hardware-Architektur, das sogenannte RISC-V, so Claudia Eckert. Dann kann das natürlich irgendwo fabriziert werden nach diesen Vorgaben und dann muss Nachweise geführt werden, was genau passiert, sodass man vielleicht nicht 100%ige Sicherheit hat. Das wird man ja nie haben. Aber anhand dieser Rahmen, die man vorgibt und die man prüfen kann, ein Stück weiter kommt, als man jetzt ist. Die sichere Authentifizierung war nur eines der diskutierten Themen. Angriffsszenarien mit sogenannter künstlicher Intelligenz standen in Berlin auf der Agenda. Aber auch der Einsatz künstlicher Intelligenz, also lernfähiger Software, solche Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Router seien zurzeit ein begehrtes Ziel sogenannter Cyberkrimineller, denn wer die Kontrolle über Router hat, bekommt in den meisten Fällen auch die Kontrolle über dort angeschlossene Geräte, zumal die im Internet der Dinge immer häufiger aus smarten Gegenständen bestehen, deren Software längst veraltet ist oder nicht mehr gewartet wird. Deshalb sollen Router mit dem Netzanbieter kommunizieren, so Dirk Backofen, Leiter der Telekom Security. Wir haben ein Nutzungsprofil von allen Routern, die wir einsetzen werden und können dann auch sehen, wenn sich ein Router abnormal verhält, was die Kommunikation von Smart-Home-Geräten beinhaltet, egal ob es jetzt im Fernseher oder Kühlschrank in dem Beispiel gewesen wären. Und man kann daraus dann im Endeffekt Schlussfolgerungen ziehen und im Prinzip diese Informationen aber natürlich an zentraler Stelle in der Cloud auch wieder anderen Geräten zur Verfügung stellen und sagen, da gibt es eine Abnormalität und man kann diese Art von Verkehrsströmen dann blocken. Dass die Router deswegen stets nach Hause telefonieren, ist der Preis für diese Form der Sicherheit. Eine ähnliche Entwicklung könnte sich bei der Frage sogenannter Zero-Day-Exploits abzeichnen, also unveröffentlichter Sicherheitslücken, die die Sicherheitsbehörden geheim hielten, um sie für Abhörmaßnahmen nutzen zu können. Nach Meinung des Sicherheitsexperten Dr. Sven Herpig, Leiter des Transatlantic Cyber Forums, könnte diese Praxis bald der Vergangenheit angehören. Die Hintertürdebatte wurde in Australien Ende letzten Jahres gemacht. Dort wurde von der Regierung ein Gesetz verabschiedet, das es den Sicherheitsbehörden ermöglicht, Anbietern wie zum Beispiel Facebook dazu zu bringen, Schwachstellen auf einzelne Geräte einzuspielen, sagen wir mal ein infiziertes WhatsApp-Update, was dann auf ihr Gerät eingespielt wird, damit die Sicherheitsdienste dann die Nachrichten mitlesen können, die zwischen ihnen und ihren Kommunikationspartnern gesendet werden. Und da bewegt sich eher gerade die Diskussion hin, auch international weniger in Hardware direkt Schwachstellen einzubauen vom Staat. Doch auch amtlich angeordnete, maßgeschneiderte Spionageprogramme können von Kriminellen gekapert werden, um sie für eigene Zwecke zu missbrauchen. Wolfgang Nölke berichtete über die Omnisecure-Konferenz diese Woche in Berlin.